Bismillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah. Wir machen weiter mit der 75. Frage in unserer Unterrichtsreihe. Er sagt hier, was bedeutet der Iman an die Engel? Was bedeutet das überhaupt? Dass wir an einen glauben. Ich habe es im letzten kurz angesprochen. Er sagt hier, es ist die feste Bestätigung an ihre Existenz. Erstens, dass du überhaupt glaubst, dass es Engel gibt. Ja, und das ist eine also nicht glauben, ich habe Zweifel, sondern ich weiß, dass es sie gibt, denn, weil Allah subhanahu wa ta'ala, unsere Gesandte, mir das berichtet haben. Und er sagt, und dass sie Geschöpfe von Allah subhanahu wa ta'ala sind. Ja, dass sie, Allah subhanahu wa ta'ala hat sie erschaffen auf ihre Art und Weise. Und dass sie von den Bezwungenen und von den anbetenden Geschöpfen Allah sind. Bezwungenen und anbetenden Geschöpfe Allah sind. Bezwungenen ist hier vielleicht nicht so schön, die Übersetzung. Sondern Gehorsamen wäre wahrscheinlich ein bisschen besser. Das werden wir gleich hier feststellen. Also sie sind Engel, sie sind 100% gehorsam. Sie haben nicht nur 1%, nicht mal 1 Milliprozent an, wie heißt das, Widersprechen zu Allah subhanahu wa ta'ala. Im Gegensatz zu den Dschinn und den Menschen, wenn Allah sagt ihnen etwas, tut das, dann machen wir das nicht. Manchmal machen wir bei den Engeln, sie machen das und sie hören auf Allah, wie wir gleich aus den Versen, die er bringt, sehen werden. Er sagt, vielmehr sind es geehrte Diener. Sie kommen ihm in Rede nicht zuvor und nur nach seinen Befehlen handeln sie. Also sie handeln nur nach dem, was Allah subhanahu wa ta'ala ihnen sagt. Sie machen nur das, was Allah ihnen sagt, nichts anderes. Eins, es gibt ein Hadith, wo Jibril eine Weile nicht kam und dann kam er wieder. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm, ja Jibril, wenn du uns doch einfach öfters besuchen würdest. Und dann sagt Jibril alaihi wasallam zu ihm, wir Engel machen nichts außer das, was uns Allah befiehlt. Wir gehen nicht 1 Millimeter zur Seite von dem, was Allah uns befiehlt, sondern wir machen 100% und wir machen nur das, was er befiehlt. Nichts aus unseren eigenen Gelüsten, nicht das, was wir eigene sozusagen wollen. Wir machen nur 100%, was Allah wollen, denn sie kennen Allah subhanahu wa ta'ala und sie fürchten Allah subhanahu wa ta'ala sehr stark. Und als weiterer Beweis bringt er her, über das hartherzige, strenge Engel gesetzt sind, die sich Allahs nicht widersetzen in dem, was er ihnen befiehlt. Also Allah befiehlt ihnen etwas und sie widersetzen sich nicht ein bisschen, sondern tun, was ihnen befohlen wird. Subhanallah. Die Engel tun, was man ihnen befiehlt. Subhanallah. Und genauso und diejenigen, die bei ihm sind, sind weder zu hochmütig, ihm zu dienen, noch werden sie dessen müde. Sie sind nicht hochmütig, wie Menschen und die Dschinn. Sondern sie preisen Allah subhanahu wa ta'ala ständig, 24 Stunden, subhanallah. Und sie werden nicht müde davon. Sie sagt ihr, sie preisen ihn Nacht und Tag und lassen nicht darin nach. Ja, ständig, 24 Stunden. Ja, die Engel, natürlich, es gibt verschiedene Engel, die verschiedene Aufgaben haben. Aber es gibt auch spezielle Engel, die erschaffen wurden, die nur Allah subhanahu wa ta'ala darin lobpreisen, subhanallah. Sogar in eigenen Hadithen, Allahu alim über die 100% Authentizität, aber es gibt auch Hadithe, die eben berichten, es gibt Engel, die erschaffen wurden, die 24 Stunden sich eben, also ständig sich in Bittgebet und zu Allah subhanahu wa ta'ala in Lobpreisung befinden, in der Niederwerfung, und wenn der jüngste Tag kommt, dann werden sie sagen, oh Allah, wir haben nicht dich genug Lob gepriesen, subhanallah malik, um die Gewaltigkeit von Allahs Größe darzustellen, subhanallah malik. Und er sagt hier als abschließende Wörter, es wird ihnen nie langweilig und sie haben nie Kummer. Sie haben nie Kummer, weil sie sind froh, dass sie Allahs Gebote einhalten. Und es wird ihnen nie langweilig, denn es ist das Liebste zu ihnen. Wir sollten inshallah ta'ala uns ein Beispiel davon nehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns in diesen Eigenschaften, wie die Eigenschaften der Engel und dort noch besser machen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vergeben und verzeihen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.